passieren. Und lass mich reparieren. Der Engel hier passieren. Und lass mich reparieren. Meine Kopf sezieren. Sag mal, Junge, ich kann nicht verstehen. Reparieren, das wird nicht schlimm. Es geht mir besser, ich kann nicht mehr verlieren. Meine Kopf darf nicht passieren. Und lass mich reparieren. Der Engel hier passieren. Und lass mich reparieren. Meine Kopf sezieren. Soll ich tun? Kann ich schlafen? Ich kann nicht ruhen. Geht zum Arzt, was am Krepieren? Sag der Doktor, da muss was passieren. Und lass mich reparieren. Der